Ich glaube übrigens, die Galerie, die wird ihren Namen behalten. Sie heißt Luzi Wuzi, weil ein Lokal trägt eine Geschichte. Was ist das? Das ist die Adresse von Max Gagelberger in Mürzzuschlag. Ich brauch den nicht, Maja. Ich weiß. So. Boris, danke. Papa. Papa, Maja, mach's gut. Boris. Hallo, Max. Boris. Ja. Und ja. Silvester im August. Ein Hörspiel von Mischa Zickler. Als Boris. Martin Zauner. Franzi. Erwin Lieder. Max. David Miesmer. John. Stefan Pohl. Gerald. David Oberkogler. Und als Maja. Pippa Galli. Außerdem mit Reinhold Moritz, Rainer Doppler und Horst Heiß. Soundgestaltung. Martin Leitner und Daniel Brehm. Musik. Thomas Rabitsch. Regieassistenz. Theresa Schwinn. Hospitanz. Olivia Wimmer. Produktion. Stefanie Zussner. Redaktion. Kurt Reisnecker. Regie. Mischa Zickler. Eine Produktion des Österreichischen Rundfunks 2019. Juhu! Unsere Hinweise. Heute in den Nachtbildern hören Sie Gedichte der in Südtirol geborenen und lebenden Dichterin Roberta Dapunt. Und morgen in Du holde Kunst liest Matthias Franz Stein Texte von Henry David Thoreau über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat. Morgen in Du holde Kunst. Nächste Woche im Ö1-Hörspiel geht es um einen Beitrag zur MeToo-Debatte, diesmal von Heinrich von Kleist. Und im weiteren Sinn geht es aber um Fragen, wie wir Menschen miteinander leben wollen und leben können, also um Fragen der Organisation unseres Gemeinwesens und der Frage, wie in diesem Macht verteilt ist. Exemplarisch dargestellt am Beispiel des zerbrochenen Krugs von Heinrich von Kleist. Ins Österreichische übertragen von H.C. Artmann. Ein Hörspiel in der Regie von Klaus Gmeiner aus dem Jahr 1995, nächste Woche im Ö1 Hörspieltermin. Bis dahin, Ihr Kurt Reisnecker. Fünf